Eine Tasse Deutsch. Rund um deutschsprachige Länder. Немецкий без проблем для продвинутых. Где в Германии можно провести отпуск на природе? Deutschland. Deutschland liegt in der Mitte Europas und wird umgeben von den Nachbarstaaten Dänemark im Norden, von Polen im Osten, Tschechien im Südosten, Österreich und der Schweiz im Süden, von Frankreich im Südwesten, von Luxemburg, Belgien und den Niederlanden im Westen. Geografisch betrachtet wird Deutschland im Norden begrenzt von der Nordsee und der Ostsee. Im Osten kann man die Flüsse Oder und Lausitzer Neiße als sogenannte natürliche Grenzen bezeichnen. Im Südwesten bildet eine solche Grenze der Rhein. Nach Süden und Südosten hin bilden die Alpen und das böhmische Bergmassiv natürliche Begrenzungen, die nach Westen hin aber fehlen. Nach der Anzahl der Einwohner ist Deutschland der größte Staat Mitteleuropas. Die Hauptstadt Berlin ist heute ein kreatives Zentrum mit lebhafter Kunstszene und Popkultur. Für einen Erholungsurlaub in der Natur hat Deutschland einiges zu bieten. Egal, ob man sich nun für die Variante auf einer der Inseln an der Nord- oder Ostsee oder einen Wanderurlaub in einem der Mittelgebirge, wie zum Beispiel im Schwarzwald oder dem Thüringer Wald, entscheidet. Darüber hinaus sind der Bayerische Wald, die Sächsische Schweiz, der Harz und der Bodensee beliebte Ferienregionen. Wer sich für Technik interessiert, sollte seine Reise in Richtung Ruhrgebiet planen. Hier gibt es viele technische Großanlagen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Oft wird Deutschland das Land der Dichter und Denker genannt, eine Bezeichnung, die auf Größen wie Goethe, Schiller, Böll oder Hauptmann anspielt. Auch sie haben ihre Spuren hinterlassen, auf denen man bis heute wandeln kann.